Reporter Gerhard Richter hat sich in die Welt derjenigen begeben, die die Tische im Café auf teure Handys scannen, die jede offene Handtasche sofort bemerken und auf der Straße genau registrieren, wer seine Geldbörse in der hinteren Gesäßtasche trägt. Taschendiebe sind dort unterwegs, wo sich viele Menschen tummeln. Und es werden immer mehr. Fingerfertig, die Tricks professioneller Taschendiebe. Eine Reportage von Gerhard Richter. Hallöchen, wollen Sie ein Zauberkunststück sehen? Was möchte ich? Ein Zauberkunststück sehen. Ich bin Zauberer. Archie Klapp, mein Name. Mit sicherem Blick hat Archie Klapp eine unscheinbare Passantin ausgewählt. Bereitwillig lässt die sich auf den Trick ein. Darf ich Sie bitten, Ihre linke Hand einmal aufzumachen? So, kommen Sie einen Schritt auf mich zu und schön stillhalten. Archie Klapp fasst das Handgelenk der Passantin und legt ihr ein Geldstück auf die flache Hand. Neugierig schaut sich die Frau die fremde Münze an. Archie Klapp, der Zauberer, schließt ihre Hand fest um den Penny. Das ist ein englischer Penny. Wir nehmen den und er springt direkt durch ihre Hand unter ihrer Uhr. Gucken Sie nach. Die Passantin öffnet die Hand und tatsächlich ist der Penny weg. Der Penny steckt unter ihrer Armbanduhr. Ich wogge auch ein bisschen. Magnet. Ja, Sie haben mich durchschaut. Die Passantin heißt Marion Bohländer und ist eine von tausenden Gästen eines Oldie-Festivals im hessischen Wettenberg. Sie ist fasziniert von dem sympathischen jungen Mann mit der schief aufgesetzten Baseballmütze, der ihr wie zufällig seine Tricks zeigt. Archie Klapp ist zwar tatsächlich Zauberer, aber er ist auch ein Taschendieb, der mit dem Vertrauen und der Aufmerksamkeit der Passantin spielt. Jetzt fixiert er sein Opfer genau. Ich habe ein super Zauberkunststück. Haben Sie ein Handy dabei? Können Sie es ganz kurz mir einmal zeigen? Tatsächlich greift Marion Bohländer in die Seitentasche ihrer Hose und zeigt dem Fremden ihr Handy. Er nimmt es in die Hand und schätzt ganz unauffällig dessen Wert. Achso, ich bräuchte ein Smartphone zum Arbeiten. Nee, sowas habe ich nicht. Archie Klapp steckt das Handy in die Tasche zurück, aus der Marion Bohländer es geholt hat. Dann verwickelt er sie schon wieder in den Penny-Trick. Sie machen bitte Ihre Hand wieder auf, so? Mit Smartphone. Einmal Ihre Hand so aufmachen. Aber Marion Bohländer fummelt den Verschluss ihrer Tasche erst zu, bevor sie sich den Penny geben lässt. Genau, machen Sie es erst zu, denn dann ist der Effekt noch stärker. Passen Sie auf. Noch sehen Sie den Penny hier. Und wir machen wieder so und er landet direkt neben Ihrem Handy in Ihrer Tasche durch den Reißverschluss. Bitte gucken Sie nach. Tatsächlich ist der Penny wieder aus Marion Bohländers Hand verschwunden. Neugierig fummelt sie ihr Handy aus der Tasche und findet dort auch den Penny. Archie Klapp grinst. Marion Bohländer ist perplex. Das ist mein Ernst. Ist doch verrückt. Ja. Wieder nimmt Archie Klapp, der Straßenzauberer, das Handy der Passantin, dieses Mal ist das schon ganz selbstverständlich, und schiebt es ihr zurück in die Tasche. Jedenfalls tut er so. In Wirklichkeit zieht er es blitzschnell wieder heraus und reicht die Beute mit einer kaum wahrnehmbaren Bewegung an einen Komplizen weiter, der unauffällig daneben steht. Dann zeigt Archie Klapp seinem arglosen Opfer den nächsten Penny-Trick. Marion Bohländer ist begeistert. Dass sie eben beklaut wurde, hat sie gar nicht gemerkt. Aber sie hat Glück. Denn Archie Klapp hat eine Überraschung für sie. Ich weiß auch, wir sind vom Weißen Ring und wir machen Präventionsarbeit. Wofür zeige ich Ihnen? Sie bekommen ein Geschenk von mir. Wissen Sie, es ist auch nicht sehr modern, aber dann haben Sie wenigstens... Marion Bohländer staunt nicht schlecht, als Archie Klapp ihr das Handy überreicht. Erschrocken greift sie an die Seitentasche ihrer Hose. Und die ist leer. Ich habe mein Handy nicht mehr, gell? Archie Klapp und sein Komplize arbeiten für den Weißen Ring, eine bundesweite Opferhilfeorganisation. Deren Stand mit Flyern ist in Sichtweite auf dem Festivalgelände und die ganze Klauaktion dient nur der Prävention. Archie Klapp ist nicht der einzige Taschendieb hier. Insgesamt sind es 7. Marion Bohländer ist umringt von einem ganzen Rudel ausgebuffter Trickdiebe, die vor dem Stand auf Opfer lauern. Nach allen Regeln der Kunst stibitzen sie unbemerkt Armbanduhren, Geldbörsen oder Handys. Ich kann es nicht fassen. Mein Ehering ist noch da, das ist schon mal gut. Handy ist auch noch da. Ich bin fasziniert. Bin fasziniert. Schon wie die Herren aussehen und dann, was sie mit uns gemacht haben. Einmalig. Die Herren nennen sich die Gilde der ehrlichen Taschendiebe. Sie kommen aus ganz Deutschland und haben sich beim Oldtimer Festival in Wettenberg getroffen. Chef der Truppe ist Uwe Mettlach. Schon seit Jahren kommt er mit seinen Klaukünstlern hierher, um in der Menschenmenge neue Tricks auszuprobieren. Hier kann man einfach sehr gut üben, weil die Leute sehr entspannt sind. Wir haben hier ja schon so ein bisschen Kultstatus und es macht einfach unheimlich viel Spaß hier in der Gruppe zu klauen. Freundliches Lächeln, Bügelfalten in der grauen Hose, dazu ein kurzärmeliges weißes Hemd. Er sieht vertrauenerweckend aus. Überhaupt nicht wie der Chef einer Diebesbande. Aber das ist er auch nur hier. Im Hauptberuf ist Uwe Mettlach Polizeibeamter, unterrichtet Führungskräfte. Nach Dienstschluss nennt er sich Viktor Wahnsinn und tritt als Zauberer auf. Seine Spezialität? Showdiebstahl. Auf der Bühne klaut er Krawatten vom Hemdkragen. Hier, auf dem Festival, stiehlt er alle 10 Minuten eine Armbanduhr, um sie dann publikumswirksam zurückzugeben. Das läuft gut, oder? Hey! Eigentlich ein Verbrechen, aber eines, das fasziniert, sagt der Polizeihauptkommissar. Hier geht es um Unterhaltung bei uns und in der anderen Seite geht es darum, um kriminelle Handlungen. Und da ist der Unterschied. Die Grenze ist da relativ eng, aber die Wirkung ist eine andere. Bei dem einen ist Ärger da und Wut, dass die Sachen weg sind und auf der anderen Seite ist Freude, dass es wieder da ist und eine gewisse Begeisterung. In der Gilde der ehrlichen Taschendiebe treffen sich Polizisten und Show-Taschendiebe. Alle vereint das Interesse an guten Tricks. Und die probieren sie gerne am lebenden Objekt aus. Wir nutzen diese Location hier auch, um noch neue Sachen einzustudieren. Das sind die Kollegen, die bei der Polizei bei uns arbeiten, die haben ein großes Interesse daran, dass es sehr realistisch ist. Und dann gibt es die Bühnenkünstler und die haben ein Interesse daran, dass es möglichst spektakulär ist. Es ist Nachmittag. Die ersten Bands beginnen zu spielen. Mehr und mehr Gäste strömen zum Oldie-Festival. Archie Club hat schon ein Dutzend Handys geklaut. Jetzt sucht er nach einer neuen Herausforderung. Der Blocker-Trick. Sehr beliebt bei Taschendieben. Jeder hat seine Aufgabenverteilung. Wir haben einen Blocker, der den Geschädigten auflaufen lässt und dann halt den Zieher, der die Geldbörse an sich nimmt, die Aktion durchführt, dann auch noch den Übergeber, der dann halt die entwendete Geldbörse dann übernimmt. Harry Pocket, der als Polizeifahnder in Norddeutschland arbeitet, ist heute der Zieher. Harry Keaton, der Übergeber und Archie Club, der Blocker. Der löst noch kurz die Schnürsenkel seines Turnschuhs, um einen Grund zu haben, sich plötzlich vor dem Opfer zu bücken. Dann streunen die drei durch die Menge auf der Suche nach einer lockeren Börse. Und jetzt einfach auch Fokus auf den Kollegen. Was der sieht, der rastert jetzt alles ab, weil der hat einen super Blick. Und wenn wir sehen, er läuft vor einem, ja, ich glaube, er hat jemanden gefunden. Nee, er rastet weiter. Und dann laufen wir einfach alle mit. Das ist eine Timing-Geschichte. Harry Pocket schlendert durch die Menge, tut so, als schaue er sich die Oldtimer an. In Wirklichkeit flitzen seine Augen blitzschnell herum und scannen Handys und Geldbörsen. Die Opfer sind meistens sehr, sehr leichtsinnig. Wir erleben es immer wieder, wie Geldbörsen hinten aus der Gesäßtasche herauslugen. Die Leute stecken ganz offensichtlich, wenn sie sich was gekauft haben, irgendwas in ihre Taschen rein. Die Täter sehen das, spähen sie aus und verfolgen dann die Geschädigten bis zu einer Situation, die sie ausnutzen, um die Tat dann zu vollenden. Und genauso macht er es nun selbst. Ein korpulenter Mann bahnt sich den Weg durch die Menge. Seine Gesäßtasche spannt sich über einer dicken Geldbörse. Die drei Diebe nicken sich zu. Archie Club läuft vor ihm, bückt sich plötzlich, um seinen Schnürsenkel zu binden. Der Mann läuft auf und im selben Moment prallt auch Harry Pocket von hinten gegen das Opfer und will ihm blitzschnell die Börse aus der Tasche ziehen. Aber es misslingt. Der Mann hat den Griff gemerkt. Wütend dreht er sich um und hebt die Faust. Entschuldigung, wir sind vom 13. Ring. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Harry Pocket redet beruhigend auf den Mann ein, der immer noch die Faust erhoben hat. Weil sie haben offensichtlich die Gesäßtasche drin. Sind Sie die Frau? Ja. Okay. Deswegen waren Sie erste Wahl für uns als potenzielle Taschendiebe. Ne? Da war das zu langsam. Ja. Richtig, Sie haben mir super aufgepasst, das ist ja auch richtig. Ja. Aber zum Glück, der Mann entspannt sich und lässt die Faust sinken. Jetzt haben Sie es Jetzt haben Sie es wirklich sehr gut auf. Ne? Harry Pocket gibt dem Mann gleich noch ein paar Tipps auf den Weg. Als Präventionshinweis auf jeden Fall so wenig mitnehmen wie möglich, nur das Nötigste mitnehmen. In die Geldbörse sollte man getrennt aufbewahren, sprich Bargeld, wo man rauszahlt, in einer Tasche, in der anderen Tasche dann die Geldbörse. Handtaschen sollten mit dem Verschluss zum Körper und auf keinen Fall gehören Geldbörsen oder Wertsachen in den Rucksack, da wo man es nicht merkt. Immer dicht am Körper tragen und so wenig wie möglich mitnehmen. So minimiert man die Gefahr, Opfer von Taschendieben zu werden. Die drei ziehen nochmal los und dieses Mal klappt es. RG blockt, Harry zieht und der andere Harry übernimmt die Börse. Das Opfer hat nichts bemerkt. Archie Klapp und Harry Keaton üben nun den Abdeckertrick. Hunderte Handys werden täglich damit geklaut. Die Opfer sitzen meist im Café und haben ihr Smartphone oder ihre Börse vor sich auf dem Tisch liegen. Dabei hält einer dem Opfer einen Stadtplan vor die Nase, verdeckt damit die Beute, die sich der andere ungesehen greifen kann. Es geht los. Die beiden suchen das ideale Opfer und das sind schwache Typen mit teuren Handys. Natürlich geht der Taschendieb in erster Linie den Weg des geringsten Widerstands. Warum auch? Er muss ja nicht sich was beweisen, er will ja Geld verdienen. Das kann aber auch der starke Typ sein, der fahrlässig mit seinen Gegenständen umgeht. Es gibt kein Schema F. Zwei Männer auf einer Bierbank. Vor ihnen auf dem Tisch zwei Becher Bier, eine Schachtel Zigaretten, ein halb voller Aschenbecher und ein Smartphone. Archie Klapp und Harry Keaton nicken sich zu und nähern sich dem Tisch. Harry Keaton hat ein Faltblatt vom Weißen Ring mit Ratschlägen, wie man sich vor Dieben schützt. Und frecherweise versucht er ausgerechnet damit den Abdeckertrick. Wir sind vom Weißen Ring, wir wollten Sie gerade aufmerksam machen über Trickbücher. Das versuchen Sie jetzt mal, lassen Sie mal Handy schön liegen. Ja, das lassen wir liegen. Also, Harry deutet auf die einzelnen Punkte des Faltblatts, dabei verdeckt er mit dem Zettel das Handy. Dann greift Archie ganz unauffällig nach dem Mobiltelefon. Aber die beiden vermeintlichen Opfer haben den Trick durchschaut und werden aggressiv. So nicht. Schwindel mal, sonst werde ich sauer. Aber richtig. Hier sind wirklich weg. Ein Stadtplan wäre vielleicht doch unauffälliger gewesen als ein Faltblatt mit Ratschlägen gegen Diebe. Ja. Wenn ihr Ärger haben wollt, bitte lasst. Ich bin euch auf die Ferse. Wir sind ihr hättet fast ein Messer in der Hand gehabt. Wisst ihr das? Ihr hat das Messer schon in der Hand gehabt. Das Risiko, beim Taschendiebstahl entdeckt zu werden, ist hoch. Die echten Taschendiebe brechen 9 von 10 Versuchen ab, um solchen Ärger zu vermeiden. Harry Pocket und Archie Klapp lösen die Situation auf, indem sie sich höflich verabschieden und zum Stand des Weißen Rings gehen. Harry Pocket, der im Hauptberuf Taschendiebe fängt, ist trotz der vertragten Situation froh darüber, dass die Männer aufmerksam waren. Denn die Polizei allein kann gegen Trickdiebe nur bedingt etwas ausrichten. Es ist allgemein in Deutschland so, die Fallzahlen der polizeilichen Kriminalstatistik sind auf einem Höchststand, währenddessen die Aufklärungsquote immer noch sehr gering ist. Und diese Problematik gibt es sowohl in Großstädten als auch in kleineren Städten eigentlich. Aber gerade in Ballungsräumen sind die Täter natürlich in der Mehrzahl vertreten. Im dritten Stock des Polizeireviers 33 in Berlin sind rechts und links eines nüchternen Flures die Räume der Ermittlergruppe 711 des Landeskriminalamtes Berlin. Hauptarbeitsgebiet Trickdiebstahl. Als zentrale Polizeieinheit für ganz Berlin bekämpfen hier 45 Polizisten den täglichen Klau auf der Straße. Jeden Vormittag treffen sich einige Mitarbeiter im Büro von Kommissariatsleiterin Birgit Spier zur Auswertung. An diesem Montag hat Volkmar Bialek mehrere Listen mit den Delikten der letzten Tage mitgebracht. So, schönen guten Morgen. Auswertung vom Wochenende. Wir haben insgesamt 198 Taten im Bereich Taschendiebstahl gehabt über das Wochenende. Aus allen Direktionen von Berlin hat sich Volkmar Bialek die Zahlen geben lassen und sauber aufgelistet. Blatt für Blatt geht er die Stadtteile durch. So, dann einer der Bärenanteile, die Direktion 3, sprich Berlin-Mitte, haben wir insgesamt 50 Taten, davon 21 sogenannte Abdeckertaten, also diese Sachen in den Lokalen, wo mittels Trick die Handys auf dem Tisch liegen, abgedeckt werden und weggenommen. Das ist aber richtig viel. Ja, Da haben Sie sich jetzt Wochenende ausgetobt in diesem Bereich. Wann, wieder mittags oder? Kommen wir gleich drauf. Erstmal eine Gesamtübersicht. 7-mal Gehweg, also ohne besondere Merkmale. 3-mal Geschäft. 13-mal ÖPNV sind überwiegend die Schlafenden nachts vom Wochenende, die unterwegs sind. So ist das eigentlich aufgeteilt. Täglich werden rund 50 Taten angezeigt. Geklaut wird mit Sicherheit deutlich mehr, ohne dass die Anzeigen auf dem Tisch von Birgit Spier landen. Weil oft die Leute dazu tendieren zu sagen, bringt ja sowieso nichts. Oder sie sind nicht versichert und wissen, das wird ihnen ohnehin nicht ersetzt. Und dann brauchen sie auch keinen Nachweis von der Polizei. Da wird die Dunkelziffer noch um einiges höher sein, leider. Hinter den fast 200 angezeigten Trickdiebstählen allein an diesem Wochenende steht ein Schaden von rund 60.000 Euro. Früher waren es Bargeld und Schmuck, heute ziehen die Diebe immer mehr Handys. Diese Smartphones und Tablets sind regelrechte Kriminalitätstreiber, das muss man einfach mal sagen, weil seitdem jeder mit einem 700-Euro-Gerät durch die Gegend läuft. Vorher hatte niemand so einen Sachwert in seiner Tasche, wird das natürlich auch für die Diebe attraktiver. Die Auswertung zeigt auch, dass die Diebe rund um die Uhr auf Opfer lauern. Früh, wenn sich die Pendler in Bus und Bahn drängeln, vormittags, wenn Senioren bei der Post ihre Rente abheben und einkaufen gehen, nachmittags in vollbesetzten Straßencafés, abends im Restaurant und nachts im Gedränge vor den Eingängen angesagter Clubs. Beliebte Opfer sind Touristen, sagt Patrick Schwarz. Ja, Touristen sind oft ein bisschen leichtsinniger, sind in Urlaubsstimmung und führen oft Bargeld mit sich. Das wissen die Täter. Oftmals zielen die Täter auch auf asiatische Touristen ab, weil die offensichtlich pflegen, immer viel Bargeld in den Taschen mit sich rumzuführen. Patrick Schwarz ist der Einsatzleiter der 20 operativen Kräfte, also der Beamten, die draußen auf den Straßen in Bussen und Bahnen nach Trickdieben fahnden und sie festnehmen. Manchmal schreiten auch Zeugen ein, die einen Diebstahl beobachten. So ein Fall steht heute im Bericht von Volkmar Bialek. In der Friedrichstraße, in einer Gaststätte, hat wieder die übliche Begehensweise, einen Zettel auf den Tisch legen, damit das Handy, was dort abgelegt ist, abdecken. Das hat die Kellnerin beobachtet, hat versucht, der Täterin ein Hausverbot auszusprechen. Und die hat sich jedenfalls gewehrt. Es kam zu mir Rangel, Haare ziehen, kratzen, sogar beißen, bis sie dann endlich den Laden verlassen hat, ohne dass sie zur Diebstahlshandlung kam. Und dann durch Absuche, durch Polizeibeamte nahefällt, konnte die Dame festgenommen werden. Minderjährig, ne? 1997 geboren, richtig. Fast jeden Tag können die Ermittler einen Taschendieb festnehmen. Jeder fünfte davon ist minderjährig. Viele davon sind erst 13 oder 14, oder sie behaupten es zumindest. Diese sogenannten Klaukinder, fast alle stammen aus Rumänien, sind nicht strafmündig und werden zu ihren Eltern gebracht. Falls die Eltern nicht auffindbar sind, kommen die Kinder zum Jugendnotdienst, bekommen etwas zu essen und sind tags darauf wieder auf der Straße. Das hat natürlich wenig Wirkung. Birgit Spier und ihre Truppe versuchen deshalb immer, einen Haftbefehl zu erwirken. Wenn wir jemanden mit einem Untersuchungshaftbefehl beschlagen können, dann brechen Serien ab. Und wenn er dann entlassen wird nach dem Urteil, dann ist er eher weg aus Berlin, weil er weiß, hier ist keine gute Adresse. Geht vielleicht in eine andere Großstadt von Europa. Und das ist auch das, was hier eigentlich motiviert, dass wir ab und zu diese Erfolge haben, die wir feiern können. Kürzlich wurde hier im Kommissariat 711 der 1000. Haftbefehl gefeiert. Und bald könnte es den nächsten geben. Einsatzleiter Patrick Schwarz und seine Kollegen haben einen Tipp bekommen. Zwei fremde Trickdiebe haben sich in einer Berliner Pension eingemietet und gehen auf Beutezug. Und dann ist der Plan so, dass wir versuchen, sie dort im Nahbereich festzustellen und so lange unter Beobachtung halten, bis wir sie denn bei einer frischen Tat festnehmen können. Ist ja perfekt. Dann haben wir ja auch Erfolgsaussichten. Ja. Na, dann wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche. Ja. Dankeschön. Patrick Schwarz nimmt sein Handy, sein Funkgerät und seine Dienstpistole vom Schreibtisch. Er zieht sich seine Kapuzenjacke über den sportlichen Körper und geht die 3 Stockwerke hinunter zum Parkplatz. Mit einem grünen VW-Bus fährt er zum Einsatzort. Seit frühmorgens sind mehrere Kollegen schon in der Nähe der Pension, um die beiden Diebe zu beschatten. Vermutlich sind sie neu in der Stadt. Die Pension ist jedenfalls gut gewählt, in der Nähe eines Bahnhofs und eines großen Einkaufszentrums. Ja, sie scheinen sich schon ein wenig auszukennen oder haben sich entsprechend schon beraten lassen. Patrick Schwarz hält auf einem Parkplatz hinter dem Einkaufszentrum, der Treffpunkt, um sich in Ruhe mit den Kollegen auszutauschen. Die sind den beiden Trickdieben schon seit 3 Stunden auf den Fersen. Bisher, was habt ihr mit dem Pärchen schon feststellen können? War schon ein bisschen Bewegung oder? Wir sind heute früh rausgekommen, sind aber zu Fuß unterwegs gewesen, haben sich so ein bisschen an Supermärkten orientiert, also Rewe, haben sich danach eine Sparkasse angeguckt und haben die älteren Herrschaften beobachtet, die Geld abgehoben haben. Frank ist einer der operativen Kräfte. Seit 1997 fahndet er nach Trickdieben aller Art, aber dieses Diebespärchen hat er noch nie gesehen. Vom Gesicht, also vom Angesicht, kennen wir sie nicht. Ich bin diesmal wirklich gespannt auf die Personalien und ob die schon mal erwischt wurden in Berlin oder woanders im Bundesgebiet. Und das ist dann halt relativ interessant für uns. Frank beteiligt sich wieder an der Observierung der beiden Verdächtigen. Im Ohr hat er einen kaum sichtbaren Kopfhörer und auf der Brust ein ebenso unauffälliges Mikro. Damit hält er den Kontakt zu den Kollegen, die sich ebenfalls rund um das Diebespärchen bewegen. Immer darauf bedacht, zu sehen, ohne gesehen zu werden. Schon bald hat Frank das Pärchen entdeckt, sehen aus wie südländische Touristen. Beide mit Jeans, er im Kapuzenpulli, sie trägt einen hellen Blouson, rot gefärbte Haare und rote Stiefelchen. Sie sind nicht so auf den ersten Blick erkennbar als Taschendiebe. Sie sind ziemlich gut angezogen und verhalten sich professionell. Also sie drehen sich nicht extrem um und wirken so, als wenn sie ein eingespieltes Team sind einfach. Die beiden Diebe gehen in einen Supermarkt, schlendern durch die Regale, beobachten dabei aber die Kunden an der Kasse. Was ganz unauffällig aussieht, ist für den erfahrenen Trickdiebfahnder eine klare Masche. Sie verständigen sich auch oft nonverbal, also durch Blicke, und man hat so den Eindruck, es ist schon alles 100-mal geprobt worden oder durchgeführt worden. Also ja, sie müssen sich nicht lange absprechen. Jeder weiß, was er zu tun hat, und die Arbeitszielrichtung ist relativ klar erkennbar bei beiden. Die beiden Diebe sind sogenannte Nachläufer. Das heißt, sie spähen ihre Opfer aus und verfolgen sie dann. Hier im Supermarkt werfen sie ein Auge besonders auf Menschen, die sich schlecht wehren können. Mütter mit Kinderwagen, Rentner, Gebrechliche, Leichtgläubige. Also was ich so persönlich extrem mies finde, so körperlich eingeschränkte Menschen, die fast blind sind, dann siehst du, okay, die werden jetzt gezielt verfolgt. Also das ist so, wo man dann so einen Hals kriegt, wo man dann denkt, ja, okay, die machen es ja auch aus Armutsgründen, aber das ist so, naja, man kann ja nicht alle dumm entschuldigen. Ein älterer Mann verstaut seine Einkäufe und die Geldbörse in seinem Rollator, macht sich langsam auf den Heimweg. Die beiden folgen ihm unauffällig in eine Nebenstraße. Das Gaunerpaar versucht den Abdeckertrick. Sie spricht den Rentner an, faltet einen großen Stadtplan auf und fragt nach dem Weg. Dabei verdeckt sie den Rollator und ihr Komplize versucht hineinzugreifen. Aber zum Glück, eine Passantin biegt um die Ecke, die Diebe brechen ab. Vollprofis, sagt Frank. Die fühlen sich sofort gestört, wenn ein anderer Passant in der Nähe ist, lassen die sofort ab und gehen überhaupt kein Risiko ein. Der alte Mann mit dem Rollator hat Glück gehabt. Pech für die Polizei, denn sie muss weiter beschatten, abwarten. Die Polizei muss die Diebe auf frischer Tat festnehmen, sagt Patrick Schwarz, der über Funk alles mitbekommt. Ja, danke. Aber wir müssen die Tat natürlich auch nachweisen können. Oftmals wird behauptet, sie hätten vielleicht die Brieftasche gerade gefunden, die sie in ihren Händen haben, wenn wir sie festnehmen. Und da müssen wir natürlich nachweisen können, dass sie gerade gestohlen wurde. Gegebenenfalls haben wir auch eine Beobachtung dazu, die passt, dass wir ihnen das dann nachweisen können und dem Richter das dann auch plausibel darlegen können. Die beiden Diebe versuchen es noch ein paar Mal, aber heute scheinen sie kein Glück zu haben. Vielleicht fühlen sie sich auch beobachtet oder haben einen der Fahnder bemerkt. Jedenfalls gehen sie gegen Mittag zurück zu ihrer Pension. Die Frau dreht sich noch einmal um, um sicherzugehen, dass ihnen niemand folgt. Dann gehen sie getrennt voneinander hinein. 2 Stunden warten die Beamten, ob die beiden Diebe noch mal rauskommen. Dann brechen sie den Einsatz ab. Unwahrscheinlich, dass sie heute noch einen zweiten Beutezug starten. Kernzeit wäre sowieso eher für diese Nachläufer vormittags und nicht die ganz späten Nachmittagsstunden, sodass wir denken, dass sie heute nicht mehr rauskommen werden. Da die sehr professionell arbeiten, denke ich mal, dass die jeden Tag losgehen werden, um ihr Geld zu verdienen, sodass wir auf morgen hoffen. Aber auch am nächsten Tag bleiben die beiden Trickdiebe verschwunden. Vielleicht haben sie in Berlin die Adresse gewechselt, Vielleicht suchen sie schon in einer anderen Stadt nach arglosen Opfern. Gerhard Richter über Taschendiebstahl und die gängigen Tricks, die dabei angewandt werden. Und an Gerhard Richter habe ich jetzt, nachdem ich das alles gehört habe, einige Fragen. Also ich hatte ja beim Hören das Gefühl, das habe ich alles schon mal erlebt. Und zwar vor gar nicht allzu kurzer Zeit. Also zum Beispiel diesen Abdeckertrick und vor allen Dingen dann auch dieser eine Trick mit dem Bücken und dem Schnürsenkel zu machen. Genau, der Blocker. Halten Sie das jetzt für Einbildung oder ist es sogar wahrscheinlich, dass mir das passiert ist? Nö, das ist in einer Großstadt wie Berlin nicht unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Die Stadt ist wirklich voll von Dieben. Ich hoffe, das ist jetzt wirklich auch nur ein bisschen so eine Art Recherche-Einbildung. Aber es gibt tatsächlich wirklich viele Menschen, die unterwegs sind und die sich auch in dem Gedrängel aufhalten. Und ich glaube, es ist schon vielen Menschen passiert. Ich habe bei der Recherche viele Leute getroffen, die schon beklaut wurden im Laufe ihres Lebens. Und bei noch viel mehr wird es versucht. Also man sagt ja, dass nur jeder zehnte Versuch klappt und 9 Versuche werden abgebrochen von den Dieben, weil doch irgendwas nicht ganz hinhaut oder es zu riskant ist. Also sehr gut möglich, dass sie sowas schon mal erlebt haben und Glück, wenn man nichts geklaut hat dabei. Man würde ja jetzt gerne mal mit so einem echten Taschendieb sprechen. Ist ja jetzt klar, dass das nicht möglich war, aber mich würde zum Beispiel interessieren, wo lernen die eigentlich ihr Geschäft? Ja, das hat mich auch sehr interessiert, mich mal in die Psyche eines Täters reinzuversetzen. Ich konnte mich da so ein bisschen nähern über die ehrlichen Taschendiebe, die ja auch so diese Nervosität spüren. Und es ist offensichtlich eine Achterbahnfahrt der Gefühle von Anspannung bis zum Glücksgefühl und wieder zurück. Und natürlich immer dieses Risiko, auch erwischt zu werden. Wo lernt man das? Also die Showtaschendiebe lernen das bei erfahrenen Kollegen. Da gibt es auch Bücher drüber, wie man eine Armbanduhr heimlich abmacht oder wie man tatsächlich Handys aus einer Tasche holt, ohne dass man das merkt. Das kann man tatsächlich auch lernen. Es gibt sogar Seminare. Und die wirklichen kriminellen Taschendiebe. Also es gibt in manchen Orten, hauptsächlich in Rumänien, Städte, da geht man davon aus, dass es so eine Art Schule der Taschendiebe gibt. Es ist meistens im familiären Rahmen organisiert. Aber es gibt sicherlich alte Kollegen oder alte Gauner, die ihr Wissen weitergeben und auch oft Kinder richtig trainieren. Denn in Berlin jedenfalls gibt es unglaublich viele rumänische Kinder, die hier aktiv sind und die müssen ihre Tricks ja von jemandem gelernt haben. Also es gibt mit Sicherheit irgendwo Orte, wo Leute ausgebildet werden und zum Klauen geschickt werden. Einige Tricks haben Sie uns ja jetzt in der Reportage vorgestellt, ziemlich genau auch 2, die Sie da beschrieben haben. Gibt es noch einen anderen, den Sie uns jetzt noch verraten wollen? Ja, also was nicht in der Reportage auftaucht, ist der sogenannte Goldkettentrick und der funktioniert so, da fährt also ein Auto ran mit mehreren Insassen und da wird so eine Art Notfall vorgetäuscht und die Insassen des Autos fragen nach dem Weg zum Krankenhaus und natürlich hilft jeder gerne und erklärt und dann springt einer aus dem Auto und aus Dankbarkeit kriegt man dann so eine Modeschmuckkette um den Hals gelegt mit einer Umarmung dazu. Was man aber nicht merkt, ist, dass die eigene Kette, die man eigentlich trägt, nachher verschwunden ist. Und das sind auch sehr geschickte Leute und das wird auch gerade immer mehr. Also mein Tipp, wenn jemand nach dem Krankenhaus fragt und einem eine Kette schenkt, immer gucken, dass man die Kette ablehnt und die eigene dafür behält. Das ist ein ganz besonders fieser Trick. Das ist auch ganz besonders fies, weil man eben mit der Hilfsbereitschaft der Leute spielt und das finde ich auch ganz schön mies. Danke, Gerhard Richter, für das Gespräch und für die Jagd nach den Taschendieben. Nächsten Sonntag geht es in der Reportage um ein ja fast intimes Thema, nämlich um Haartransplantationen. Viele Männer können und wollen sich nicht damit abfinden, eine Glatze oder Halbglatze zu bekommen und schrecken auch vor Operationen nicht zurück. Was steckt hinter der Sehnsucht nach einem vollen Schopf? Nächsten Sonntag mehr dazu um 12.30 Uhr in der Reportage. Hier geht es weiter mit dem Philosophie-Magazin Sein und Streit. Bleiben Sie dran. Einen schönen Sonntag noch, wünscht Ellen Hering.